verdrängt, weil er so eine Angst gehabt um diese Krankheit, dass er es einfach verdrängt hatte. Aber Sascha, während dieser Zeit, als er es verdrängt hat, es war noch nicht klar diagnostiziert, du hast es vermutet, wie habt ihr denn Sex miteinander gehabt? War das safer Sex? Ja, ja, von Anfang an war er safe, aber trotzdem, ich hätte dann nach einer Zeit dann auch dann verdrängt, also ich hätte dann auch nicht mehr dran gedacht, dass es das sein könnte, AIDS oder so, und dann einfach ganz normal alles so gemacht wie vorher auch, alles safe und wo wir vorsichtig waren, war er halt auch beim Küssen halt. Also dass man die Sprünge nicht zu mir und meine Sprünge nicht zu ihm und so, da hat er schon aufgepasst. Ja, wie kann man denn da aufpassen? Beim Küssen, entweder küsst man oder man küsst nicht. Ja, also hätte man auch nichts an den Lippen und so nichts dran war, hat er mal aufgepasst immer. Verstehe ich nicht. Entweder wenn ich einen Zungenkuss mit jemandem austausche. Nee, hat man nicht mehr. Ach, das hatte er gar nicht mehr. Nee, sowas nicht mehr. So, dann ist die Diagnose aber gestellt worden, dann nach einem Jahr, nachdem er krank war. Ja. Und wie hat er das dann aufgenommen? Wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass er sich dann so hat gründlich untersuchen lassen? Weil ich gesagt habe, schau doch mal auf den Tisch bei der Hautärztin, dass du in die Hautklinik kommst. Und daraufhin ist er in die Hautklinik dann eingewiesen worden. Und die haben ihn auf den Kopf gestellt? Ja, genau. Dann haben die halt die ganzen Knoten geschwollen und darauf haben sie gesagt, das ist dann halt... Und wie ist er damit dann umgegangen? Gar nicht gut. Also nicht gut. Dann total zugemalt. Er hat keinen sich mal in sich reingelassen auch. Mhm. Das war für mich schwer. Nun ist er vor 8 Tagen gestorben. Ja. Nur ist der Tod, wenn man an AIDS oder an eine AIDS-Erkrankung stirbt, in der Regel ein sehr schlimmer Tod, ein schlimmes Ende. Ist er zu Hause gestorben? Nee, im Krankenhaus. Ich habe ihn bis zum Schluss begleitet auch. Habe ihn 3 Wochen lang gepflegt, gewaschen, Betten bezogen und alles Mögliche habe ich mit ihm gemacht. Wie alt war er? 33. Nun ist das ja alles sehr frisch für dich noch. Wie fühlst du dich im Moment? Wie geht's dir? Also gestern Nacht, nach der Trauerfeier, ging es mir schlecht. Bis heute Mittag so, wollte ich eigentlich auch gar nicht mehr leben, weil das für mich alles schrecklich war. Und ich wollte einfach nicht mehr. Und dann habe ich mir doch irgendwie doch wieder Kraft und sie von selbst irgendwie wieder geschöpft. Und durch Gespräche mit Arbeitskollegen und so. Weil ich muss ja der Arbeit ja auch melden, dass ich möglicherweise das auch habe. Bitte? Ich habe meine Arbeit mich auch geöffnet da bei einer Stationsleitung, dass sie wahrscheinlich auch AIDS haben könnte. Du arbeitest im Krankenhaus, mit dem Altenpflege? Altenpflege, ne? Hast du dich denn selbst noch nicht testen lassen? Doch. Das erste ist negativ, ich muss aber noch 2 Tests noch machen. War das denn bis zum Schluss eine wirkliche Liebesbeziehung oder war es hinterher eigentlich eher eine gute Freundschaft? Nee, eine richtige Liebesbeziehung. Liebesbeziehung, oder? Ja. Wir können ja zum Schluss ja nicht mehr sprechen, das ist ja für mich zu belasten, ne? Weil wir konnten, also er hat ja später einen Luftröhrenschnitt gekriegt, ne? Dass er besser Luft kriegt und so durch Lungenentzündung, damit man besser auf den Schleim absaugen kann. Und dann konnte man halt nur mit Tafeln schreiben. Er konnte mir nur mitteilen, was er so für mich empfindet und so. Er konnte ja nicht sprechen. Hast du denn jetzt so ein paar Freunde um dich herum, die dich auch so ein wenig auffangen? Hast du keinen? Überhaupt nicht? Deswegen gar keinen. Du hattest gerade gesagt, dass du mit eurer AIDS-Hilfe auch irgendwie Kontakt hattest. Gibt es denn da eigentlich, das weiß ich gar nicht, hier in Köln bin ich auch nicht informiert, gibt es so Gruppen organisiert von den AIDS-Hilfen für Hinterbliebene, also für die Freunde, die Trauernden? Nee, sowas gibt's glaube ich hier noch gar nicht. Ja. Die haben gesagt, wenn was ist, soll ich mich immer melden halt. Ja. Aber die können mir meistens auch nicht mal weiterhelfen, weil die haben auch was zu tun. Aber die haben das angeboten, ne? Ja. Auch jetzt, nachdem dein Freund gestorben ist. Würde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen, Sascha. Wenn du sonst niemanden hast zum Reden, und wie ich das einschätze, wirst du da einen Gesprächspartner finden und man wird sich auch um dich kümmern. Ja, auf jeden Fall. Du sagst, gestern war die Trauerfeier. Ja. Wie hast du die verkraftet? Währenddessen? Da hat mich noch jemand beschimpft, so eine ältere Dame, da ist ja der Schwule und so, und dann stand ich vor dem Saal, bin ich fast zusammengefallen, so schräg, weil da hinten so eine Stimme dann mich so angesprochen hat, ne? Wer war das denn? War das eine Bekannte von deinem Freund? Na, das ist eine Schwester, die Mutter oder irgendwie sowas, ja, irgendwie sowas. Hat dich beschimpft in der Trauerhalle? Ja, ja. Das fand ich für mich nicht, das fand ich nicht so schön. Das ist nicht nur nicht schön, das ist eine bodenlose Unverschämtheit und eine ungeheure Respektlosigkeit den Toten gegenüber. Hast du wahrscheinlich nichts gesagt? Ne? Nee, konnte ich gar nicht. Ja. Ich habe dann nur geweint und... Hast du denn zu der Familie auch Kontakt gehabt von deinem Freund, zu den Eltern? Ja, zu den Schwestern. Und die haben gesagt, die nehmen mich jetzt auf und so, dass ich nicht ganz alleine da stehe. Ah, aber das heißt, da gibt es ja einen Kontakt dann, ne? Ja, ja. Aber manchmal haben sie erstmal so ein bisschen erstmal Abstand erstmal, um alles zu verkraften und so. Weil es für die auch nicht einfach war. Die wissen, dass er das hatte, das AIDS, und nur die Mutter und der Vater wissen das halt nicht. Also Sascha, dann halte dich an wenn du reden möchtest, und man will immer wieder reden, wenn man in Trauer ist und möchte sich austauschen, weil es eigentlich immer wieder gut tut. Es hilft einem nicht so direkt, aber irgendwie tut es dann doch gut. Dann halte dich an die Schwester. Oder nehme dieses Angebot wahr, der AIDS-Hilfe, und ruf einfach an. Wenn dir das Wasser bis zum Halse steht und du unbedingt quatschen willst, ruf da an. Mein Lieber. Und toi, toi, toi, dass deine Resultate weiterhin negativ ausfallen. Ja. Alles Gute. Dann danke ich dir für das offene Ohr. Ja, Sascha, alles Gute. Okay, ich danke dir. Von Herzen, tschüss. Ja, tschüss. Ja. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Petra ist dran und Petra ist 34. Hallo? Hallo Petra. Hallo Jürgen. Dein Thema? Ja, ich wollte darüber reden, weil mir ist vor einem Jahr Multiple Sklerose festgestellt worden und ich denke, dass ich mit der Krankheit ganz gut umgehen kann. Aber Freunde, Bekannte und Verwandte sind jetzt plötzlich der Meinung, sie müssten extrem viel Rücksicht nehmen. Und mein Thema ist halt eben, wie kann ich diesen bekannten Verwandten klar machen, dass ich mich dadurch nicht geändert habe. Dass du dich nicht geändert hast? Ja, dass ich also weiterhin mein Leben lebe wie bisher, weiterhin alles mache, was mir Spaß macht. Wie macht sich das denn deutlich, dass die jetzt... machst du mal bitte deinen Fernseher leise oder dein Radio? Ich hab gar nichts an. Hast du einen Lautsprecher am Telefon? Das kann sein. Jetzt ja. Besser, ja. Fernseher haben wir ja gar nicht heute. Wie macht sich das denn bemerkbar, dass die sich jetzt besonders behutsam vielleicht behandeln? Wie merkst du das? Ja, ich merke das zum Beispiel bei meiner Mutter, ne? Bisher war es eigentlich so einmal die Woche war mit Mutter einkaufen angesagt, ne? Und jetzt ist es halt eben so, dass sie dann meinen Bruder oder meine Schwester bittet. Wobei mein Bruder und meine Schwester weiter weg wohnen als ich zum Beispiel. Weil dann so Sachen kommen, ja Kind, dir geht es ja im Moment nicht so gut. Und ich dann schon 100-mal gesagt habe, Mama, wenn es mir so schlecht geht, dass ich nicht kann, dann sag ich das. Und ansonsten bleibt das, wie es war. Oder wenn ich bei ihr zu Besuch bin, ne? Wenn ich dann aufstehe und mir einen Kaffee holen will, ne? Kind, bleib doch ruhig sitzen, ich kann den auch holen. Aber ich meine, gerade so ganz nahen Leuten, wie den Eltern oder ganz nahen Freunden oder Geschwistern, kann man denen das nicht auch durch ein sehr ernstes Gespräch mal so klar machen? Das habe ich auch schon. Ich habe also schon auch zu meiner Mutter gesagt, pass auf Mutti, lass mich alles so machen wie bisher. Und wenn ich wirklich Hilfe brauche, dann sage ich das von mir aus. Okay, das ist erstmal so ein Satz. Damit kann sie vielleicht gar nicht richtig was anfangen. Hast du ihr das mal erklärt? Dass das für dich sogar noch verschlimmernd ist, wenn du so betüttelt wirst, weil das deine, auch psychisch deine Krankheit noch unterstreicht. Hast du ihr das mal so richtig klar gemacht? Das habe ich schon oft. Ne? Ich habe also mit meiner Mutter sehr lange gesprochen. Ich habe ihr auch genau erklärt, was Multiple Sklerose eigentlich ist. Weil er für viele das gleichgesetzt ist mit Muskelschwund, was ja gar nicht stimmt. Und das habe ich ihr also ziemlich lange erklärt und auch mit meinem ganzen Fachwissen, weil ich bin halt auch Krankenschwester und so. Ne? Und es ist aber auch nicht nur meine Mutter. Mir passieren so Sachen wie ich bin mit einer Freundin bei McDonald's. Du kennst ja diese Pappbecher, ne? Und wenn die ziemlich voll sind, ist das ja schon manchmal schwierig, wenn es dir gut geht. Und ich hatte an dem Tag einen sehr starken Tremor, weil ich gerade einen Schub hatte. Also man muss dazu sagen, dass diese Krankheit in Schubformen, schubweise verläuft. Ja. Und Schub bedeutet, dass man, du kannst es besser beschreiben, was empfindet man bei so einem Schub? Also Schübe können sehr unterschiedlich sein. Der erste, den ich hatte, der war eine Sehnerv-Geschichte. Da konnte ich dann nichts mehr sehen auf dem rechten Auge. Das sind aber auch so, man muss sich ja so vorstellen, wie kleinere Anfälle, ne? Also sind Nervenschädigungen. Und in dem Moment ist man auch ganz außer Gefecht gesetzt während eines Schubes. Und die Nachwirkungen sind dann, dass man schlechter sehen kann oder... Kann sein. Oder dass das Bein nicht mehr richtig zu bewegen ist. Oder dass man... Und es kann, wenn man Glück hat, sind die Intervalle sehr, sehr langsam von diesen Schüben. Wenn man Pech hat, kommen die halt ganz oft, ne, bei der Krankheit. Ja, ich hatte die jetzt in einem Jahr viermal. Und habe jetzt eine Spritzentherapie angefangen, um diese Intervalle zu verlängern. Aber erzähl mal weiter jetzt von McDonald's. Ja, und meine Freundin, die also sehr geschickt ist und ein wahnsinniges Gefühl, Feinmotorik hat, nimmt also diesen Pappbecher an diesen Griffen, die da dran sind, und führt mir den zum Mund. Und für mich war das in dieser Situation einfach unheimlich peinlich. Und sie hat das dann überhaupt absolut nicht verstanden. Meinte, ja, du konntest doch in dem Moment nicht daraus trinken. Ja, ich sag, dann hätte ich im Moment gewartet, bis der ein bisschen kälter, dann hätte mir einen Strohhalm genommen. Aber du musst das mal vorstellen, du bist ja im Lokal, es sind zig Leute drumherum. Dennoch, Petra, man muss natürlich auch die anderen verstehen. Die wollte natürlich dir was Gutes tun. Insofern kann man das gar nicht so verurteilen. Nee, und ich glaube wirklich, der Weg, dass man da einigermaßen ordentlich miteinander umgeht, also besonders das ganz enge Umfeld, ist ausführlichst das erklären. Ich glaube, dass du deiner Freundin das klar machen kannst. Die macht das beim nächsten Mal nicht nochmal. Die macht es ja immer wieder. Macht es immer wieder. Meine Freundin ist Altenpflegerin, ja, und das ist halt einfach so, wenn ich mal stolper, was vorkommen kann, ne? Dann nimmst du direkt meinen Arm und soll ich dich lieber festhalten? Ich sag, brauchst du nicht, ich bin jetzt einfach so gestolpert. Dann oder reagiere doch einfach mal. Also wenn alle guten und klaren und logischen Überzeugungen nichts nutzen, dann reagiere doch einfach aggressiv auf die Hilfe. Ja, und dann wird dann gesagt, du willst die Hilfe nicht annehmen. Ja, genau. Ja, dass du sie brauchst. Nein, dann sagst du, genau so ist es, ich will diese Hilfe nicht annehmen. Wenn ich die Hilfe brauche, ihr seid meine vertrautesten Menschen, dann sage ich das. Ja, aber dann habe ich immer das Gefühl, ich stoße dann den anderen vor den Kopf. Doch, musst du. Eigentlich nur gut meint, aber, ja, mir aber selber tut es nicht gut. Eben, dann stoße die vor den Kopf. Die stoßen sich ja damit auch vor den Kopf. Und ich glaube, gerade bei dieser Krankheit muss man sehr selbststabil sein, um damit umzugehen. Und wenn man anfängt, sich betütteln zu lassen, ist es sowieso schon die halbe Miete ist weg. Mhm. Ne, finde ich. Ja, klar. Und das ist ja auch so, ich bin ja auch noch voll berufstätig und wollte jetzt gerade eine Umschulung beantragen. Mhm. Ich hoffe, dass die durchgeht, ne? Mhm. Ist auch nicht so einfach. Wie hast du das eigentlich dann, vor einem Jahr sagst du, ne? Ist es, wie hast du das bemerkt? Ich konnte auf einmal auf dem rechten Auge nichts mehr sehen. Ja. Bin dann bei der Augenärztin gewesen. Hatte also zuerst gedacht, wir waren sonntags in der Sauna und Montag war ich verschwommen. Hab zuerst gedacht, wäre irgendwie, was weiß ich, vom Chlor oder so. Mhm. Und dann konnte ich Donnerstag dann gar nichts mehr sehen. Dann war ich bei einer Augenärztin und die hat dann alles Mögliche untersucht und hatte dann sofort diese Verdachtsdiagnose. Mhm. Also super gewesen, ne? Mhm. Ja, und danach bin ich dann halt eben in Gummersbach in der Neurologie gewesen. Mhm. Und die haben dann halt eben verschiedene Untersuchungen gemacht und dabei dann diese Diagnose ganz fest gesichert. Nun bist du erst 34 Jahre alt und du bist Krankenschwester und weißt genau auch über diese Krankheit Bescheid. Ja. War das nicht ein mega Schock für dich? Also ich muss ehrlich sagen, von der Krankheit wusste ich das, was ich vor dem Examen gelernt habe. Und das war 86. Achso, du hast im Rahmen deines Berufes noch nicht mit MS-Kranken zu tun gehabt? Ja, schon mal, so 89, so in dem Dreh. Aber da war das dann auf einer neurologischen Rehabilitationsstation. Mhm. Und da bin ich dann auch, ja klar, damit in Berührung gekommen. Aber es ist immer was anderes, wenn man selbst davor steht. Mhm. Und ich habe im Anfang November die Diagnose gehabt und bin direkt Ende November in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Ah ja, einfach um halt zu wissen, Informationen zu bekommen. Ne? Und muss echt sagen, diese Gruppe ist einfach klasse toll. Mhm. Es sind zwei verschiedene Gruppen in Remscheid, eine für länger Betroffene, eine für Neulinge. Mhm. Ich bin die für Neulinge gegangen, weil das sind auch Leute, die echt fit sind und so. Mhm. Und sehr lange Gespräche auch gehabt mit dem Betroffenen für Betroffene. Mhm. Also du gehst offensiv damit um, merke ich. Ja, schon. Mhm. Ja. Ja. Machst du begleitend zu deiner medizinischen Therapie auch irgendwas? Psychologisch. Ja, machst du, ne? Oder? Mhm. Ja, seit Januar. Ja, Seit Januar bin ich beim Psychologen, weil letztes Jahr auch mein Vater gestorben ist, dann die MS. Und dann wurde ich im Januar noch arbeitslos aufgrund der MS. Mhm. Und man weiß ja eben, es ist ja eine Autoimmunerkrankung. Und man weiß ja bis heute immer noch nicht, wie stark die Seele mit verursachend ist bei der Krankheit. Mhm. Ne? Aber das weißt du alles selbst. Ja. Also Petra, nochmal auf das Grundproblem zurückzukommen. Stoß dir ruhig gegen den Kopf. Wenn, ich finde, jetzt geht es darum, dass du so behandelt wirst, wie es dir am besten tut. Und dann stoß auch nicht mal deine Lieben vor den Kopf, die werden es schon kapieren und werden sich dementsprechend dann bestimmt richtig verhalten. Ja, aber es ist so, wenn du es immer wieder sagst und eigentlich immer wieder das Gleiche sagst, ja, und dann passiert am nächsten Treffen wieder das Gleiche. Weil du immer zu freundlich warst noch. Meinst du? Ja, glaube ich, so wie du es mir jetzt erklärt hast, ja, glaube ich. Du bist so noch zu freundlich. Knall dir mal einmal vor den Sack den Leuten und dann haben sie es. Mhm. Die wollen ja dein Bestes und das ist dein Bestes, ganz normal behandelt zu werden. Mhm. Ne? Also, junge Frau, bitte ein bisschen offensiver. Gut, ich werde mir mal Mühe geben. Petra, alles Gute, alles Gute. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Und mach weiter so. Toll, toll, toll dir. Deine Stimme klingt übrigens am Telefon ganz anders als im Fernsehen. Ist das wahr? Ich bin aber auch ein bisschen halsmäßig angeschlagen heute. Vielleicht klingt es deshalb auch nicht. Ich habe deine Sendung schon oft gesehen. Ja. Petra, alles klar. Schöne Grüsse. Ja, ins Bergische, ne? Du bist aus Hückeswagen. Hm? Aus Hückeswagen. Okay, tschüss. Tschüss. Anja, 29 Jahre. Ja. Guten Morgen, Anja. Hallo. Du hast mich angerufen. Ja. In tiefer Nacht. In ganz tiefer, ja. Hey. Warum? Mein Thema ist Prostitution. Ja. Warum? Weil ich selber 2 Jahre lang anschaffen war als junges Mädchen. Wie alt warst du da? Ich bin mit 17 schon reingerutscht. Mhm. Und habe dann mit 20 aufgehört. Mhm. Und habe eigentlich heute immer noch darunter zu leiden. Wie bist du denn mit 17 da reingerutscht? Ja, durch Diskotheken, durch Freunde, die Bekannte in dem Milieu hatten. Und dann ist man da so reingerutscht, hat mit denen so gefeiert, Nächte verbracht. Und dann habe ich mich in einen auch verliebt. In einen Zuhälter? In einen Zuhälter, ja. Oh, das ist natürlich immer sehr... Ja, den hat man, das war also nicht so ein typischer Zuhälter, also nicht dieses Goldkettchen-Format mit langen blunden Strähnchen und so, sondern eigentlich ein ganz normaler Typ. Du hast dich in den verliebt? Ja. Der vermutlich aber nicht in dich? Wirklich? Wirklich nicht, wirklich nein. Nicht. Der hat dich dann aber endgültig reingezogen? Ja. Mhm. 2 Jahre gearbeitet? Ja. Wie würdest du diese 2 Jahre überschreiben? War es die Hölle? War es eine interessante Erfahrung? Also es war auf jeden Fall eine Erfahrung und in dem Moment selber, wenn man da drin ist, merkt man auch gar nicht eigentlich, was man sich antut. Mhm. Also ich habe es zumindest nicht gemerkt. So im Nachhinein, wo ich dann davon weggekommen bin und eigentlich erst jetzt auch später, jetzt nach vor 2, 3 Jahren fing das an, dass ich eigentlich erst richtig darunter gelitten habe und mir bewusst wurde, dass das eigentlich ein Problem ist, was ich da damals gemacht habe. Und eigentlich eine schlimme Zeit war. War eigentlich eine schlimme Zeit. Wie bist du wieder rausgekommen? Ich wurde krank. Ich habe eine Lungenentzündung gekriegt und war dann 2 Monate nur zu Hause, bin dadurch zur Ruhe gekommen und habe aber auch zu der Zeit alleine gearbeitet, hatte zu der Zeit keinen Zuhälter. Mhm. Das geht nämlich auch. Mhm. Und habe dann auch einfach gesagt, ich kann nicht mehr. Ne? Ich habe also keine Schulden gehabt oder irgendwie Verpflichtungen. Das war dann eigentlich gar kein Problem, da rauszukommen. Also man hat mich dann auch in Ruhe gelassen. Man hat mir dann nur gesagt, sollte ich nochmal irgendwann anfangen, muss ich halt erstmal bluten. Also muss ich erstmal was abbezahlen an den Zuhälter, also, den ich als letztes hatte. Hast du noch relativ Glück gehabt, ne? Ich habe ja schon Geschichten gehört, wo die Mädels unbedingt raus wollen, aber es nicht können, weil sie Angst haben, weil sie bedroht werden, zum einen. Und zum anderen, weil sie selbst auch in so einer psychischen Abhängigkeit, was die Knete betrifft, hängen, ne? Dass die sagen, wir haben einen hohen Lebensstandard und das fällt mir so schwer, da wieder runterzukommen. Das war bei dir alles nicht so. Das war nicht so, ne. Was hast du dann danach gemacht? Ich habe erstmal von dem Ersparten gelebt, was ich hatte. Ich hatte ja, ich durfte nicht weggehen oder sonst irgendwas. Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, mein Geld auszugeben. Mhm. Wie viel hast du da angespart in den 2 Jahren? 6.000 Mark. Und nicht so viel? Nö, also ich habe viele Frustkäufe gemacht, dass ich mir Klamotten gekauft habe oder so. Und haben da eigentlich deine Verwandten, Eltern das damals mitbekommen? Nee, ich habe eine Lehre angefangen und habe denen gesagt halt, dass ich habe im Hotel angefangen, dass ich da arbeite und halt auch nachts arbeite an der Rezeption und die sind der Sache eigentlich nicht weiter nachgegangen. Ich hatte mit 17 schon meine eigene Wohnung und da hat keiner irgendwie nachgefragt. So, jetzt warst du dann 19, bist ausgestiegen, du hast von dem bisschen Ersparten erstmal gelebt. Was dann? Hast du die Lehre nochmal aufgegriffen? Nein, ich bin seitdem, ich habe jetzt eine feste Arbeit in einem Restaurant, bin vorher durch die Gastronomie eigentlich getingelt und habe jetzt einen festen Job. Als Kellnerin? Genau. Ja. Jetzt sind 10 Jahre rum, ne? Das sind 10 Jahre, es war vor 10 Jahren. Mhm. Jetzt kommt das alles wieder hoch in dir. Ja. Wie, gab es einen Anlass? Nein. Eigentlich nicht. Also ich merke das, ich war eigentlich als junges Mädchen auch sehr, man kann sagen, nymphomanisch. Mhm. Habe also auch Sex und so immer genossen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich also Männern gegenüber sehr aggressiv bin, sehr dominant. Mhm. Und eigentlich auch überhaupt keinen Spaß mehr an Sex habe. Also dass ich mich ekel. Nach deiner Tätigkeit? Genau. Mhm. Hast du denn in dieser Zeit überhaupt mal einen Freund gehabt, eine Beziehung? In den letzten 10 Jahren? Ja, hatte ich schon. Aber das ging halt auch dadurch in die Hose, dass ich halt die Männer, die ich, ob das nun ein One-Night-Stand war oder die ich als feste Freunde hatte, halt immer als Freier betrachtet habe. Aha, ja. Du warst dann, daraus schließe ich das, nie wirklich verliebt in den 10 Jahren? Letztendlich nicht, nein. Mhm. Also ich habe es dann auch mal mit Frauen probiert, das geht auch nicht. Mhm. Also ich stehe schon auf Männer, aber ich kann dieses, ich habe, wenn ich einen Mann sehe, dann sehe ich eigentlich als erstes immer sein Glied. Mhm. Und ich kriege es einfach nicht aus meinem Kopf raus. Mhm. Hast du überhaupt noch irgendwelche sexuellen Gelüste in dir, ab und an? Ja. Für dich alleine betreibst du es? Ja, das. Ja. Denkst du dann an Männer? Nein. An was denkst du? Ich denke eigentlich an gar nichts. Also ich denke an Pornofilme oder guck mir einen an. Aber da siehst du ja auch Männer und da siehst du auch Penisse. Ja, aber das ist was anderes, als wenn ich selber einen in der Hand habe. Mhm. Im Prinzip hast du im Moment gar keinen Bock, einen Penis in die Hand zu nehmen. Nein, also wenn ich es mache, dann stehe ich auch also entweder unter Alkoholeinfluss oder unter Drogen, also weil nüchtern geht das gar nicht. Mhm. Da scheint aber eine ganze Menge bei dir kaputt gemacht worden zu sein, ne? In den 2 Jahren. Ja. Wie hast du das eigentlich bis bemerkt? Ist das so also in den letzten Jahren so peu à peu entstanden, dass du gespürt hast, irgendwas stimmt da nicht bei mir? Oder gab es noch ein ganz besonderes Ereignis? Nee, das ist so schleichend gekommen. Mhm. Und ich habe das gar nicht so bemerkt. Ich habe mir auch immer gesagt, ach, eigentlich kommst du da ja gut mit klar und es war eine positive Erfahrung. Also ich habe mich eigentlich immer selber belogen und auch immer alles verdrängt, was ich eigentlich in dieser Zeit erlebt habe. Hast du über das, was man so normalerweise als Hure erlebt, irgendwas Extremeres erlebt in dieser Zeit noch? Also mir ist zum Beispiel mal passiert, dass ein Freier während des Verkehrs die Kondome entfernt hat. Mhm. Ich habe dann, also wenn es dann tatsächlich hart auf hart kam, dann auch 2 Kondome benutzt und ohne dass ich es bemerkt habe, hat er sich also die Kondome abgestreift und hat dann weitergemacht. Und ich habe das dann erst gemerkt, wo er halt mir abgespritzt hat. Und das war ganz schlimm. Aber auch sehr, sehr, ja, schon krankhaft. Also einer zum Beispiel, der kam mit einem Foto seiner 7-jährigen Tochter und hat sich halt darauf aufgegeilt, wenn ich dann halt so ein mädchenhaftes Kleid anhatte und hat dann halt auf das Bild seiner Tochter abgespritzt. Mhm. Und schon halt ziemlich viele kranke Menschen und also auch Schauspieler, Prominente dabei, Politiker, also... Mhm. Wir nennen aber jetzt keine Namen. Nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Also auch schon Leute, wo man das nun überhaupt nicht denkt. Also von der Jüngste war 15 und der Älteste war, glaube ich, 85. Sag mal, als das mit den Kondomen da passiert war, ne? Ja. Was hast du mit dem Typ gemacht? Nachdem du es dann gemerkt hast. Also ich hatte Angst. Also ich war froh, es wurde eigentlich, ich habe da weiter nicht rüber gesprochen, weil der ist so weit gegangen, das zu tun, auch selber dieses Risiko einzugehen vom Freier aus, ja, klar, ja. Dass ich eigentlich im ersten Moment Angst hatte, dass der sich an mich rächen wollte, weil er vielleicht von irgendeiner Frau angesteckt worden ist. Hast du da auch hinterher die Angst gehabt und zitternd zum Arzt gegangen? Ja, ja. Ich bin sofort zum Arzt gegangen. Ja. Was vermisst du in deinem Leben? Familie, Freunde, überhaupt Freunde und Freude vor allen Dingen. Also ich kann gar nicht mehr so richtig lachen. Ich war eigentlich immer ein total lustiger und lebenslustiger Mensch und ich habe das total verloren. Geborgenheit fehlt auch. Ja, also in den Arm genommen zu werden, das habe ich jetzt. Ich bin jetzt seit 4 Jahren solo. Und hole mir das also 4-5 Mal im Jahr durch einen fremden Mann, den ich mir ins Haus hole. Und das ist dann ja auch keine wirkliche Zärtlichkeit und keine wirkliche Geborgenheit. Überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, dass du viele Jahre sehr perfekt verdrängt hast und jetzt meldet sich das Unterbewusstsein. Und jetzt kommt so allmählich, schleichend, wie du sagst, alles an den Tag ins Bewusstsein. Hast du darüber nachgedacht, dich in professionelle Hände zu begeben, sprich zu einem Psychologen? Habe ich schon mal darüber nachgedacht, ja. Musst du, Anja. Sage ich ganz entschieden und ganz eindeutig, das musst du machen. Du musst ja, aber das ist das Schwierige. Ich sage das ja so oft hier in der Sendung, dass die Leute das machen sollen. Und ich habe dabei oftmals auch ein schlechtes Gefühl, weil ich weiß, wie schwierig es ist, einen guten, kompetenten Psychologen zu finden, dem man auch vertrauen kann, dem man ernst nehmen kann. Ne? Das ist ja wichtig. Nicht, dass du da sitzt und du hast überhaupt keinen Respekt vor diesem, vor dem Mann oder vor der Frau. Aber das wirst du alleine nicht auf die Reihe kriegen. Da brauchst du absolut professionelle Hilfe, vielleicht in einer langen Therapie, um da mit dir ins Reine zu kommen und das alles rauszuholen, was da passiert ist und das zu verarbeiten. Das ist nicht verarbeitet, glaube ich. Nee, aber ich hatte mein Stammfreier, ich hatte einen Stammfreier auch all die 2 Jahre über und das war ein Psychiater. Mhm. Und deswegen kommt für mich das auch gar nicht so in Frage, mich jemand anzuvertrauen, der selber mal, also jetzt in dem Sinne selber mal mein Freier war. Na, du musst ja nicht zu dem gehen. Nein, das ist klar. Und du musst auch nicht zu einem Psychiater gehen und du kannst ja auch zu einer Frau gehen, zu einer Psychologin. Ja. Ne, das kann man sich ja alles aussuchen, was angemäß ist. Nur, was ich damit sagen will, ist, ich bin 100% überzeugt, dass du Hilfe brauchst von außen. So wie man, wenn man Bauchschmerzen hat, geht man zum Arzt, zum normalen Mediziner und der behandelt einen, du hast Seelenschmerzen. Jetzt musst du zum Psychologen gehen. So einfach ist das. Ich möchte dir anbieten, ich habe heute Nacht eine Frau hier, eine Psychologin. Ja. Das ist Annette. Ja. Dass du mit der jetzt noch gleich ein paar Worte redest. Ja. Nämlich auch, wie dieses Verfahren ist. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, wie macht man das, an eine Psychotherapie zu kommen. Das wird sie dir gleich alles erklären. Ja. Ja, wollen wir es mal so machen? Ja, sehr gern. Ja, dann leg mal auf und die Annette wird dich gleich wieder anrufen, Anja. Alles klar. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir in wenigen Sekunden 1.30 Uhr und was sagt uns das? Wir machen eine kleine Pause. Uhr, 15 Sekunden. Hier ist Radio 1 live mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine offene Sendung, freie Themen. Das heißt, ihr könnt euch ganz einfach bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei. Und wenn ihr mir faxen wollt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. 0800, die Faxnummer 5678110. Weiter geht es mit Armin. Und Armin ist 34 Jahre alt. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Armin. Was ist dein Thema? Mein Thema sind Transsexuelle. Bist du transsexuell? Nein, ich bin ein ganz normaler Mann. Ein normaler Mann? Hab aber eine Transsexuelle am Montagabend kennengelernt. Aha. Eine Transsexuelle. Das, ja. Das ist immer schwierig zu klären. Also, sie ist eine Sie, sie hat einen weiblichen Namen. Ja, genau. Welchen Körper hat sie? Wenn du sie auf der Straße begegnen würdest, würdest du annehmen, eine Frau. Davon gehe ich erstmal aus, ja. Mhm. Sie hat Busen. Sie hat einen Busen. Ist sie operiert oder hat sie noch einen Penis? Sie hat noch einen Penis. Sie hat noch einen Penis. Wann hast du sie kennengelernt? Am Montag. Am Montag. Wo hast du sie kennengelernt? Ja, bei ihr zu Hause. Also Vorgeschichte so, es gibt so 0190 Nummern. Ach was. Da, sie sucht ihn, er sucht sie, mhm. und da kannst du dann Anzeige drauf sprechen und auch als Gegenpart antworten. Ja. Genau das habe ich gemacht. Und ja, daraufhin hat sie mich 2 Wochen später angerufen. Ja. Wir haben uns verabredet. Wir haben uns getroffen, kennengelernt, waren zusammen aus. Am Telefon hat sie das aber noch nicht erzählt. Doch. Doch hat sie erzählt. Das war eine Anzeige beinhaltet. Ach so. Mhm. Und wie gesagt, wir hatten uns getroffen, mhm. ganz normal geredet, wie das man bei allen macht. Als du sie zum ersten Mal gesehen hast, was hast du gedacht? Ich habe gedacht, holla. Attraktiv. Ja. Mhm. Ja. Wir sind dann zusammen ausgegangen. Mhm. Und sag ich mal, ich war höflich zu ihr zuvorkommend, als wenn ich mit einer, sag ich mal, ganz normalen Frau ausgehe. Mhm. Und man ist sich halt halt näher gekommen. Berührungen, Kuss auf die Wange und, mhm. Und so weiter, wie es auch ganz normal abläuft. Mhm. Ja, und im Endeffekt sind wir dann auch zusammen im Bett gelandet. Das war letzten Montag? Vorgestern, ja. Mhm. Ja, so, du bist ein ganz normaler, heterosexueller Mann. Bisexueller Mann, würde ich sagen. Ein bisexueller Mann? Ja. Auch vorher, schon bevor du jetzt das Mädel kennengelernt hast? Sag mal, gedanklich ja, aber in Wirklichkeit nein. Also nicht real. Achso, du hast also noch keine Erfahrung mit Männern gesammelt? Nein. Das war so im Kopf, dass das vielleicht möglich ist, aber... Aber in Wirklichkeit ist noch nichts passiert vorher. Mhm. So, jetzt hast du mit der transsexuellen Person geschlafen. Ja. Wie hast du mit ihr geschlafen? Was für einen Verkehr hattet ihr? Also ich fing an, sag ich mal, mit Streicheln, Küssen, mhm. und gegenseitig Französisch. Mhm. Ja, und sag ich mal, durch den vielen Alkoholgenuss, den wir wohl auch beide hatten, mhm. ist es dann zum richtigen Verkehr nicht ganz gekommen. Mhm. Wir wollten das zwar, aber wie gesagt, wir hatten auch, war eine lange Nacht. Mhm. Und es ist dann halt dabei geblieben. Mhm. Was war denn das für ein Gefühl für dich, dann so ein, ich meine es jetzt nicht despektierlich, ich sag's nur so, ein Zwitterwesen vor dir zu haben. Eine Frau letztendlich mit Brüsten, aber auch mit einem Penis. Ich kann sie, es ist schon mehrere Stunden lang und deswegen war sie mir gar nicht mehr so fremd. Und das, also ich war eigentlich, als wäre es eine Freundin, die ich schon seit Jahren kannte. Mhm. Nun liest man ja immer wieder, oder mir haben es auch schon viele Transsexuelle erzählt, die einen männlichen Körper haben, dass durch die intensive Hormonbehandlung die äußerlichen männlichen Geschlechtsmerkmale und auch das Organ, die Hoden, der Penis, ja. sich verkleinern und verschrumpeln. Ja, davon kann ich nicht behaupten. Also ganz normal, ganz normaler... Ich kannte sie vorher als Mann nicht, deswegen kann ich mir jetzt keine Urteile erlauben, mhm. in der Verkleinerung. Aber... Und es ging bei ihr auch einher mit einer Erektion. Sie hatte auch eine Erektion. Ja. Das ja. Hm? Ja, das frage ich so, weil viele Transsexuelle haben auch keine Erektion mehr. Hat man mir erzählt. Nein, das war bei ihr noch mhm. vollkommen intakt. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dich jetzt richtig in diese Frau, ich sag jetzt mal Frau, ne? In diese Frau sich zu verlieben, eine Liebesbeziehung aufzubauen? Das weiß ich nicht. Ich meine, wir sind super klar gekommen. Wir hatten einen super schönen Abend und auch einen super schönen Morgen. Mhm. Und sag ich mal, alles Weitere steht in den Sternen. Mhm. Kann ja genauso gut sein. Ich habe gesagt zu ihr, ich rufe dich am Donnerstag auf jeden Fall wieder an. Also sprich morgen? Genau. Also und es kann genauso gut sein, dass sie zu mir sagt, weißt du was, Junge, sieh zu, dass du Land gewinnst oder sonst was, du mir sagst. Dass sie dich gar nicht will, kann auch sein, ne? Bitte? Dass sie dich gar nicht will. Genau. Mhm. Also, aber nochmal auf dich jetzt bezogen die Frage, es hat dich letztendlich überhaupt nicht befremdet. Nein. Ich habe auch irgendwie, sag ich mal, wenn Leute auch auf der Straße, ob das jetzt Homosexuelle sind oder wer sein sollte, mhm. ich habe überhaupt keine Probleme mit anderen Leuten. Also sie können von mir das machen, andere was sie wollen, stört mich nicht. Gut, das sind immer so tolle Sprüche. Die kann man so von allen möglichen Leuten. Nur wenn man dann selbst betroffen wird in irgendeiner Form, zucken dann die also Toleranten dann doch. Das habe ich auch zu Genüge in meinem eigenen Umfeld schon erlebt. Würdest du dich denn schämen vor deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen, wenn das herauskäme, dass du mit einem Transsexuellen... Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mich deswegen schämen würde. Was machst du vom Beruf? Ich bin Chemiearbeiter. Ja. Also meinst du nicht, dass die Kumpels da irgendwie ihre Witze drüber machen? Auch wenn sie Witze machen. Ich sag mir, jeder muss erstmal gucken, dass er alleine klarkommt. Mhm. Weil andere Kollegen und Freunde fragen mich auch nicht, ob sie mit irgendeiner Frau zusammen sein dürfen. Mhm. Und deswegen sage ich mir... Man muss es ja auch nicht jedem auf die Nase binden. Ja, aber auch wenn ich jetzt mit ihr durch die Stadt gehen würde. Ob das, ja, man sieht sie ja auch nicht an, vermutlich. Na, also auf dem ersten Eindruck bestimmt nicht. Nee, wenn man vielleicht genau hinschaut, sagt man, okay, kann das passieren. Will denn, will sie, wie alt ist sie eigentlich? Ist sie also 32. 32, also in deinem Alter. Will sie sich operieren lassen oder möchte sie so bleiben? Darüber haben wir so genau gar nicht gesprochen. Mhm. Wenn, nehmen wir mal an, spinnen wir mal ein bisschen. Ihr würdet jetzt, da würde sich eine enge Beziehung entwickeln. Wäre dir das egal oder wäre dir das so, würdest du das auch befürworten, wenn sie eine Operation an sich führt? Ich sag mal, das muss der, die betreffende Person selber entscheiden. Das ist völlig klar, aber ich frage dich ja jetzt nach deinem Geschmack. Ich würde es auch so, sag mal, wenn sie so bleiben würde, wie sie ist, also noch nicht operiert, würde sie genauso gerne mögen, als wenn sie sich auch operieren lässt. Ja, also für dich wäre das wirklich egal. Oder wäre das sogar noch ein größerer Reiz, wenn sie sich nicht operieren lassen würde für dich? Also der Reiz wäre eventuell noch größer. Ah ja. Aber ich sag mal, in erster Linie muss sie mit ihrem Körper klarkommen. Und deswegen die alleinige Entscheidung wäre dann auch bei ihr. Nun hast du ja bei mir angerufen zu dem Thema. Was war da eigentlich hinter? Doch irgendeine Fragestellung oder ein Problem oder wolltest du es mir einfach nur mal erzählen? Das Problem ist, ich wollte eigentlich nur erzählen, weil es, sag mal, auch für mich außergewöhnlich war. Ja. Und halt nicht alle Tage vorkommt, dass sowas passiert. Ja, ist klar. Stimmt, ja. Also ich muss dich wirklich bewundern, dass du da so locker mit umgehst. Ich bin ein lockerer Typ. Ja, also ich sag's nochmal, ich kenne so viele lockere Typen, die damit überhaupt nicht locker umgingen, wenn sie dann in so eine engere Beziehung reingeraten würden. Engere Sache ist es ja noch nicht. Nee, aber immerhin, das ist schon passiert und du findest und du stehst so voll dazu, das gefällt mir gut. Ja klar, ich meine, vielleicht hört sie es ja jetzt auch. Ah ja. Wenn sie es hört, dann, dann glaubst du mir vielleicht, dass sie es ja wirklich mag, was ja. ich gesagt habe. Ist natürlich dann auch eine tolle Liebeserklärung. Oder was heißt Liebeserklärung, aber eine Respektbekundung, sagen wir es so. Ja, sicher. Mhm. Gut, Armin, also dann wünsche ich dir oder euch das Allerbeste, was immer es auch sein mag. Oh, dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Ja, und toi, toi, toi. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Bernd, 31. Mhm. Ja, hallo. Ja, hallo Bernd, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Ich möchte über das Thema 2 Zentimeter sprechen. Schön! Ja. Ich warte, du bist auch ein 2-Zentimeter-Mann. Ja, aber das können auch 1 bis 10 Zentimeter sein. Ja, du bist gerne ein kleiner Mann. Ja, genau. Und meine Fantasie dabei ist, dass mich dann der entsprechende Riese mit seinen Händen greift. Also, wir haben ja nicht nur Stammzuhörer, sondern auch den einen oder anderen, der mal so hier zuschaltet. Ich hatte jetzt zweimal Leute auf dem Sender hier in der Sendung, die sexuelle Fantasie haben, ganz klein zu schrumpfen, ungefähr so 2 Zentimeter. Und einer erzählte, dass er sich dann vorstellt, von einem nackten Frauenfuß zertreten zu werden. Ne? So fing's an. Und du hast aber ganz andere Fantasien. Ja, bei mir ist es ein Mann, also ein riesengroßer Mann. Also wenn ich eben 1 bis 10 Zentimeter bin, dann ist der eben entsprechend 50 Meter groß oder 100 Meter groß. Aber du bist schwul. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, und der muss mich dann mit seinen Händen greifen. Also die Vorstellung ist, dass ich ja entweder einfach nur weglaufen will und der ergreift mich, oder aber auch in einem ganz kleinen Auto sitze oder in einem kleinen Haus und der greift das Auto oder das Haus mit mir. Du sitzt in einem ganz kleinen Auto und saust irgendwo rum und dieser große Mann mit seinen Händen versucht dich zu greifen. Und das stimuliert dich sexuell? Ja, sehr. Das ist doch weißt du, was ich jetzt verstanden hätte, wenn du gesagt hättest, also ich stelle mir diesen Mann nackt vor und ich würde gerne bergsteigen an seinem besten Stück oder so. Ne? Das können wir normale Menschen uns vielleicht nur vorstellen, dass das irgendwie eine gewisse Geilheit und Erotik transportiert. Aber in einem kleinen Auto zu sitzen und vor einer großen Hand wegzufahren, was ist denn da geil dran? Was ist daran geil? Das weiß ich auch nicht. Das ist einfach das musst geil. Das musst du mir erklären. Eher lasse ich dich jetzt nicht los. Ja, also einfach diese Vorstellung, ich will wegfahren oder wegrennen und ich habe überhaupt keine Chance. Das heißt, ich bin dem total ausgeliefert. Er greift mich und ich sitze dann in seiner Hand fest. Das ist einfach für mich dieses total sexuell Geile. Kennst du Gullivers Reisen? Ja, genau. Das ist wahrscheinlich der absolute Porno für dich da. Ist es ja auch, genau. Ne? Ich habe schon das Buch mit 11 gelesen, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass das für mich eine totale Erotik hat. Hat das dann und gleich eine Erektion bei dir hervorgerufen? Ja, zum Teil. Und auch Träume. Also ich habe dann auch von Riesen gleich geträumt und so. Und dabei eben auch also sehr sexuelle Träume. Mhm. Aber du denkst, muss man mal klarzustellen, du denkst nicht an einen Riesengeschlechtsteil. Nee, weniger. Bei mir ist das eher auf die Hände bezogen. Also ich bin da auch ein bisschen Händefetischist. Mhm. Und ist das ist das so, kann ich mir das so vorstellen, dass das so eine deiner Onanie-Fantasien ist? Bernd liegt nachts im Bett, hat die Augen zu, stellt sich vor, er sitzt in einem kleinen 3 cm großen Auto und saust auf einem Platz hin und her und große Hände versuchen ihn zu packen. Und währenddessen onanierst du? Ja, genau. Ja, entweder nach diesen Fantasien oder ich schaue mir entsprechend Filme an, eben Gullivers Reisen, da gibt es auch den Film Die unglaubliche Geschichte der Mrs. K. oder so, das ist von einer Frau, die eben schrumpft auf 5 cm. Ja, ja, ja. Solche Filme nehme ich dann auf und Onania eben auch dazu. Aber du kannst letztendlich das nicht erklären, ne, was die sexuelle Spannung dabei ausmacht. Nee, es ist irgendwie das Gefühl des Ausgeliefertseins, aber ich... Aber das könntest du ja auch, weil so, es gibt ja verschiedene SM-Praktiken, wo man auch völlig ausgeliefert ist. Das könntest du da ja auch haben. Bei mir gar nicht, also das habe ich schon probiert, so Fesselspiel und so, aber das ist es gar nicht, es ist wirklich nur die Fantasie. Aber das Traurige ist ja bei euch kleinen Männern, dass ihr, bei diesen SM-Leuten, die können das ja noch in die Realität umsetzen. Ihr werdet das wahrscheinlich nie in die Realität umsetzen. Nicht können. Ganz, aber mein Partner, mein Freund, der spielt da gelegentlich ganz nett mit. Wir haben nämlich so kleine Spielzeugfiguren. Ja. Die nimmt er dann zum Beispiel in seine Hand und ich darf mir das dann eben schön betrachten und mich daran aufgeilen. Also, du bist in einer festen Beziehung? Ja. Ja? Aber du hast auch normale Sexualität. Das funktioniert nicht nur über diese Fantasie. Du schläfst mit deinem Freund. Ja, im Prinzip, ja. Also. Was heißt denn im Prinzip? Ja, also ich schlafe schon mit ihm. Es ist eben, dass ich häufig diese Fantasie benutze, um mich aufzugeilen. Achso, du schläfst dann mit ihm und stellst dir vor, alles ist klein bei dir. Ja, genau. Mhm. Ich schlafe mit ihm und stelle mir das dabei vor, dass ich vielleicht gerade auf ihn rumlaufe oder er mich jetzt packen wird und so, dass ich mir das nebenher vorstelle. Mhm. Das finde ich ja so abgefahren. Ich war ja ganz begeistert von dem Ersten, der hier angerufen hat, weil ich das noch nie gehört habe, ehrlich. Also wir haben ja hier so viele Dinge schon besprochen in dieser Sendung. Mit 11 fing es an. Ja, das fing eigentlich mit dem erotischen Traum an. Mhm. Das war eben auch ein Riese, der nach mir greifen wollte, weil ich einen Fehler gemacht hatte. Und das fand ich so erotisch, dass ich den Fehler dann absichtlich gemacht hatte. So fing das an zum ersten Mal. Ist denn für dich besonders erotisch? Was ist erotischer? Dass diese Riesenhand versucht, dich zu erwischen, entweder im Auto oder nicht im Auto? Oder ist es dann supergeil, wenn er dich erwischt hat und dich zerdrückt in den Händen? Soll er dich zerdrücken? Er soll mich nicht zerdrücken, er soll mich nur festhalten. Er soll dich festhalten, also, dass ich mich nicht mehr wehren kann, aber ohne, dass ich dabei Schmerzen empfinde. Also was ist das Schönste, das gejagt zu werden von dieser Riesenhand oder das dann gefangen sein in dieser Riesenhand? Das ist eigentlich alles. Also ich stelle mir, ich erfinde dann so eine Geschichte für mich. Ne? Erstmal schrumpfe ich, dann entdeckt mich der Mann, dann jagt er mich und dann greift er nach mir. Das ist die ganze Geschichte, wo sich dann so die Erregung steigert. Also man kann sich mir vorstellen, dass du dir da in deinem hohen Alter von 31 Jahren schon sehr viele Geschichten immer ausgedacht hast. Ach, da gibt's einige. Sag mal, erzähl mir noch eine. Ja, das sind gerade solche Geschichten, ich schrumpfe. Das ist so, damit fängt alle Geschichten an. Bist du halt, Frage noch, bist du, wenn du schrumpfst, nackt oder angezogen? Angezogen. Ja. Und dann lebe ich entweder in einem Puppenhaus oder ich laufe erstmal rum und dann kommt irgendwann mal dieser Riese. Ja, und der entdeckt mich und greift nach mir. Und das können ganz unterschiedliche Situationen sein. Ich bin in dem Puppenhaus, der will einfach nur mal schauen, was das für ein Häuschen ist. Du hast auch nur immer diese Hand vor Augen. Du siehst nicht die Augen von dem Riesen. Also da spielt schon der ganze Riese mit einer Rolle. Also er, zum Beispiel auch die Fantasie, ich bin in diesem Puppenhaus und der schaut mit seinen riesigen Augen da irgendwo ins Fenster rein. Sehr gruselig, ja. Und ich will mich dann irgendwo verkrümeln und er macht dann irgendwo da so ein Fenster auf und greift mit der Hand in das Haus rein. Es macht mir sehr viel Spaß, mich mit dir zu unterhalten. Hör mal, ist denn, du bist ja dann ein ganz kleines Männchen, ne? Ist das kleine Mini-Pimmelchen auch irrigiert vor Angst, wenn der Riese da reinguckt? Nee, in dieser Fantasie empfinde ich Panik und so, gerade das galt mich ja auch. Ah ja, ich verstehe das. Also, ja. Das war ähnlich wie mit dem Zertretenwerden bei dem Ersten da. Ja. Mensch. Ja, fand ich aber richtig interessant, dass ich nicht der Einzige bin. Ich dachte immer, das ist so seltsam, das kann ich niemandem erzählen. Also ich bin der Einzige damit. Und ich glaube, es gibt doch eine ganze Menge. Ja, fand ich richtig toll. Noch eine Frage. Alle Sexualität, die bei dir passiert, mit Menschen, mit realen Menschen, ist die immer verknüpft mit dieser heimlichen Fantasie in dir? Ja, schon. Mhm. Ja, also auch wenn ich so auf der Straße hübsche Männer sehe, dann in Verbindung mit dieser Fantasie. Dann denkst du immer, ach, wären sie doch 50 Meter groß. Genau. Das wäre ja dein Glück, ne? Ja. Also wenn es ein Paradies gibt, wünsche ich dir, dass du in ein Paradies kommst, wo 50 Meter große Männer rumlaufen. Das wäre toll. Das wäre was. Das wäre wirklich ein Paradies. So, lieber Bernd, spricht dieses kleine Männchen auch? Quietscht das, wenn die große Hand ihn jagt? Es schreit vielleicht. Es schreit, ja. Also, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, das, bitte. Ist das dein Freund im Hintergrund? Ja, genau. Was hat er gesagt gerade? Er piepst dann oder irgend sowas. Ja. Schönen Gruß an deinen Freund. Ja, mach ich. Tschüss, Bernd. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Wie lustig. Ich möchte noch mit mehr Menschen reden, die solche Fantasien haben. 0800-567-8111. Madeleine. Nee. Doch, ja. Madeleine, ne? Ja, Hallöchen. 21. Jawohl. Findest du das auch lustig, was wir gerade gehört haben? Also ziemlich, ja. Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also wir sind viel zu stinknormal, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ne? Ja. Da muss man sehr kreativ sein. Was ist denn dein Thema? Also mein Thema ist, also wie gesagt, ich bin 21 und mein Mann ist 63 und zwischen uns liegen 42 Jahre. So habe ich es jetzt auch ganz schnell gerechnet. 63. Ja, genau. Macht er jetzt im Februar. So einen alten Mann hast du. Mhm. Wie kommt das? Ja, also, wie gesagt im Vorgespräch, ich habe mich halt vor ungefähr 2 Jahren in ihn verliebt. Da warst du zarte 19? Da war ich 19, ja. Und er auch schon stattlicher 61? Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, das kam halt. Warum hast du dich in den verliebt? Warum? Ja, also im ersten Moment wollte ich es eigentlich nicht, aber ich sag mal im zweiten, dritten Moment durch Gesprächen und nach Treffen kam das eher raus und habe also auch was Anziehendes angehen gehabt, weil er auch mir immer ein offenes Ohr gegeben hat und so und das hat mir doch schon sehr gefallen. Wo hast du ihn kennengelernt? Mein Vater hat Bäckereibetrieb und er hat zu dem Zeitpunkt gegenüber im Kioskbetrieb gearbeitet. Mhm. Ja, ich bin halt mal rüber und was kaufen, Geld wechseln, ja, und so kam das so. Hat er dir auch äußerlich gefallen? Ja, doch, schon. Mhm. Mhm. Doch, muss man sagen, ja. Nun ist das ja ein Riesenaltersunterschied. Mhm. Und da muss man jetzt auch nichts schönreden oder man beleidigt da auch niemanden mit. Mhm. Wenn man 63 ist, hat man nicht mehr so einen tollen Körper wie mit 20. Ja, das verstehe ich. Da sind Falten, da schrumpelt's, da hängt's und so. Mhm. Ist das nicht letztendlich doch mal ab und zu unangenehm, so einen alten Körper anzufassen, als 21-Jährigen? Also ich muss sagen, ich war ja schon zweimal in Talkshows gewesen und die haben auch gesagt, nein, das wäre eine Frage der Ästhetik und so. Also man muss die Erfahrung auch selber mal gemacht haben. Klar, es ist Geschmackssache. Gut, also da ist kein Waschbrettbauch oder sowas, aber ich liebe halt so gesehen, so viele Falten hat er nun auch wieder nicht. Also ist mit seinen relativ 62 Jahren ziemlich jung geblieben. Mhm. Naja, muss ich sagen, also mich persönlich stört das nicht und ich sehe das auch gar nicht. Nee, es ist auch nicht meine Meinung, aber ich frage das, weil so eine Idee, so ein Gedanke kommt einem dann ja. Ja, gut, mein Gott, wenn man im Fernsehen schon mal so knackige Jungs sieht, das sage ich auch schon mal zu meinem Mann, ach guck mal, sieht er nicht süß aus? Und er so, ja, ja, aber wie gesagt, das... Also, und wie läuft das sexuell? Sehr gut. Sehr gut, also er ist noch gut dabei. Gut dabei, ja. Und ich kann mich nicht beklagen. Ich meine, das ist ein erfahrener Mann, ich meine, du bist ja wahrscheinlich dann sogar in guten Händen. Ne? Ja, deswegen auch, ja. Ja, so, jetzt sind aber nun, es ist wirklich doch eine erhebliche Zeitspanne. Ja. Habt ihr Kinder? Nein, noch nicht. Noch nicht? Heißt, ihr wollt Kinder? Ja, ich möchte gerne, ja. Ja, auch von diesem Mann? Ja, richtig. Da wird's ja heikel, ne? Ja. Die Frage, die jetzt kommt, kennst du wahrscheinlich auch. Bitte? Die Frage, die ich dir jetzt stellen werde, die ja, kennst du wahrscheinlich auch. Ja, ne? Die habe ich auch schon oft gehört. Was ist in 10 Jahren? Oder zum Beispiel, wenn das Kind jetzt eingeschult wird, dann heißt es dann, ja, kommt dein Opa dich abholen. Oder also pass auf, ich will sagen, ich bin der Meinung, das ist für mich auch befremdend, 40 Jahre Altersunterschied. Aber ich will da überhaupt nicht drüber urteilen. Nee, nee. Wenn ihr beide glücklich seid, ist das euer Ding und ich finde es gut. Mhm. Und ich finde auch dieses ganze Gerede, was ist in 10 Jahren, dann ist der schon super alt und du bist noch ganz knackig und so, finde ich auch als Quatsch. Es geht um jetzt, ne? Und ja, das Leben jetzt. Aber wenn ein Kind ins Spiel kommt, dann muss man, finde ich, doch auch an die Zukunft denken. Und dann finde ich diese Überlegung auch berechtigt. Ja, wenn das Kind 20 ist, ist der Mann 83 oder 85. Ja, aber mal so gesehen, ich meine, ist ja noch nichts da. Und nee. Wir haben auch schon viel drüber gesprochen. Das ist auch richtig so, die Perspektive. Die sehen wir auch beide ein. Mhm. Aber nur, ich sage mir, ich bin jetzt 21. Und wie viele junge Mädchen lassen oder werden schwanger, wo der Partner sagt, nee, da bin ich nicht mit einverstanden und ist weg. Mhm. So, und da steht die Mutter vielleicht auch alleine da, muss was weiß ich, mit dem Kind alleine klarkommen. Mhm. Aber wie gesagt, mit der Altersspanne, da muss man halt schon gucken, was man macht und was man tut. Ne? Will er denn noch ein Kind von dir? Ja, nehme ich doch mal an. Also er hat 4 erwachsene Kinder. Die wahrscheinlich älter sind als du? Ja, also der Älteste ist 38. Wie gehen die denn mit der Situation um, wenn die jetzt da so eine junge... Also ich muss sagen, den Ältesten habe ich kennengelernt und also ich muss sagen, der kommt damit sehr gut zurecht. Mhm. Und er sagt ja, das Leben seines Vaters, er muss selber wissen, was er tut und gesagt, ja... Also kein Stress in der Familie? Nö, auch was. Mhm. Und wie, ich könnte mir aber nur gut vorstellen, dass irgendwie schon Bekanntschaft oder auf der Straße die Nachbarn die Nase rümpfen. Ja, das ist natürlich hier ein ganz großes Gerede bei uns im Ort. Mhm. Aber... ich meine, das Interesse, am Anfang hat mich das schon gestört. Da habe ich schon gesagt, ah, wenn ich die treffe, dann rückt dann das Gesicht zurecht oder so. Mhm. Hat mich das schon ziemlich gestört, dann, weil auch viel Neidereien und auch Angriffstätigkeiten rüberkamen. Mhm. Und, aber wie gesagt, jetzt stört mich das überhaupt Vielleicht nicht. Gewöhnen die Leute sich auch allmählich dran. Ja, das sowieso, ja. Nun hat man als 21-jährige junge Frau, sehr junge Frau, doch eigentlich noch ganz andere, nee, nicht eigentlich, man hat ganz andere Interessen wie die meisten 60-Jährigen. Ja, also ich muss sagen, ich bin kein Disco-Gänger oder so, also war ich noch nie. Also ich meine, wenn ich sage so, ich gehe jetzt abends was weg oder so, dann mache ich das auch. Mhm. Nur wie gesagt, ich bin die ganze Woche voll berufstätig und habe auch manchmal keine Lust oder so. Aber das fängt ja vielleicht auch schon mit anderen Sachen an. Er will vielleicht lieber den Musikantenstadel im Fernsehen sehen und du wie so. Nee. Also so ist das nicht. Nee. Nein, das war jetzt auch böse. Das ist völliger Unsinn. Nicht alle alten Leute gucken den Musikantenstadel und auch nichts gegen die Leute, die Musikantenstadel gucken. Gucken meine Eltern auch und respektiere ich auch. Also immer klargestellt. Ich, da gucke ich auch ganz gern so gesehen. Ja, das wollen wir gar nicht schlecht darstellen. Aber ihr kommt so mit euren Freizeitaktivitäten gar nicht in Bredouille. Das könnt ihr gut miteinander verbinden. Ja, doch. Mhm. Machen halt mal, was er vorschlägt oder was weiß ich vorschlage. Also, wenn ich sage, kommst du mit in eine Disco, macht er das auch, obwohl die Leute blöd gucken, aber das interessiert mich nicht. Hat er denn Spaß dran an so Disco-Atmosphäre? Ja, doch. Also, bisher sind wir halt immer mit feuchtfröhlichen Äugelchen rausgekommen, ja. Hast du nicht Angst, dass dein Mann, den du sehr liebst, die Wahrscheinlichkeit ist ja nur größer, als wenn du mit einem 21-Jährigen zusammen bist, bald stirbt? Also ich muss sagen, ich war, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, in einer 7-jährigen Beziehung drin. Wie bitte? Du bist 21? Ja, ich habe den mit 12 kennengelernt. Also da kann man das ja noch nicht so richtig sagen. Ja, aber wie gesagt, wir haben auch Höhen und Tiefen durchgemacht und... Der war aber so alt wie du, oder wie? Der war so alt wie ich, der war 3 Jahre älter, ja. Mit 12 habt ihr ja schon eine Verlobung gefeiert. Ja, das mehrmals, ja. Ja, wie gesagt, und habe ich halt ihn kennengelernt und ich habe mich auch vor die Frage gestellt, sollst du jetzt bei dem Jüngeren bleiben, mit dem du dann vielleicht eine Zukunft vor dir hast oder halt mit dem Älteren? Und ich muss sagen, mit dem Jüngeren war ich nicht so glücklich, weil auch Eifersucht in Szene war und so. Und muss sagen, also jetzt, auch wenn er in 10 Jahren stirbt, dann kann ich sagen, gut, ich war halt 10 Jahre glücklich, als wie vielleicht 20 Jahre unglücklich oder so. Wärst du bereit, diesen deinen geliebten Mann auch zu pflegen zum Beispiel? Ja. Ja, also da habe ich sehr oft drüber nachgedacht, weil das auch gerade für mich in jungen Jahren eine sehr hohe Belastung ist. Und das kann vielleicht nicht jeder oder so, aber ich habe die Erfahrung schon mal gemacht. Und ich muss sagen, ich würde das jederzeit wieder tun, weil der Mann, der gibt mir viel und dann werde ich eben auch in der letzten Begleitung oder so, werde ich ihm auf jeden Fall dann geben. Könntest du sagen, was für dich aufgrund dieser Erfahrung, die du machst mit diesem aktuellen Mann, was die Vorteile des sehr viel älteren Mannes sind? Also die Vorteile sind in meinen Augen erstmal die Erfahrung. Mhm. Die kann kein Junger mitbringen, ist klar, also von dem Altersunterschied her. Und zweitens würde ich sagen, wenn ich Probleme habe oder so, also ich meine, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele können nicht zuhören oder viele junge Paare rennen und auseinander und sagen, ach, lass mich damit in Ruhe, er hört mir halt zu, er gibt mir Ratschläge. Also das habe ich von einem jungen Mann bisher noch nicht erfahren. Mhm. Ne? Und so abends Gebiss ins Korea-Tabs tönt dich auch nicht ab? Sowas hat er nicht. Das sind doch alles seine echten Weißerchen. Ihr lieben Eltern, seid mir bitte nicht böse, ich meine es auch nicht böse, man kann da ja mal fragen. Nee, ach, das ist Das ist klar. Nee, also. Wie lebt er? Ist er noch, arbeitet er noch in dem Kiosk? Nee, der arbeitet bei mir mit auf der Firma auf 36 Mark Basis. Ach so. Er ist schon Rentner seit gut 20 Jahren. Ach so. Ja, und dann halt Hofschrauber und so weiter. Das ist jetzt deine zweite Beziehung, ne? Mhm. Der erste war der Kleine? Ja, doch, kann man sagen, ja. Mhm. Hattest du, jetzt kommt Küchenpsychologie, ne? Frage, braucht das Mädchen einen Vaterersatz? Nein. Nein. Ganz klar nein. Mhm. Nein. Was sagen denn deine Eltern dazu? Also meine Mutter am Anfang hat gesagt, wie kannst du nur und so. Und habe ich gesagt, bevor man ein Urteil bildet, lerne man auch erstmal kennen. Ja, seitdem sind die zwei ein Herz und eine Seele. Ehrlich? Das finde ich ja schön. Meine Mutter ist 47. Die ist ja auch noch ein junges Reh dann gegen dein Vater, ne? Also wirklich sehr jung noch. Und mein Vater ist mit der Situation überhaupt nicht klar. Der hat mich letztes Jahr mal rausgeschmissen. Mhm. Leben die getrennt, deine Eltern? Meine Eltern leben getrennt seit gut 11 Jahren. Mhm. Sind auch geschieden. Und wie gesagt, hat mich rausgeschmissen und hat gesagt, ja, sieh zu, wie du klarkommst. Und ich habe mein neues Leben aufgebaut und bin eigentlich auch glücklicher als zuvor. Mhm. Mhm. Und die beiden kommen richtig gut miteinander aus? Ja, doch. Ja, das ist ja für dich toll, ne? Ja, doch. Mhm. Also, du hast mich überzeugt. Ja. Also, so wie du es jetzt dargestellt hast, auch wenn viele Leute sagen, ist nicht mein Ding, kann man ja auch verstehen, ne? Ja, muss ja auch nicht jedermann. So, weil viele junge Mädchen haben das ja gleiche Problem. Die schämen sich oder haben sich in irgendeinen verliebt. Die sollen halt dazu stehen und das auch seinen Eltern sagen, wenn die vielleicht noch zu Hause wohnen oder im Partner, was weiß ich. Einfach dazu stehen und das durchziehen. Das lohnt sich mal. Also, alle sagen das ja immer so, aber ich finde, das ist auch wirklich wahr. Das letztendlich Hauptentscheidende ist die ehrliche Liebe auf beiden Seiten. Richtig, ja. Und alles andere, wirklich alles andere ist scheißegal, ne? Das ist richtig, ja. In diesem Sinne, mach's gut und grüß mal dann deinen 63 Jahre alten Mann von mir. Ganz ja, herzlich. Werde ich machen. Tschüss, Madeleine. Jo, danke. Tschüss. Das war's für heute in der Technik, Leo Scholten. Bis morgen, 1 Uhr, ganz live wieder Fernsehen. Tschüss.